Und Jahwe redete mit Mose also, befiehl den Israeliten und spricht zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, so soll dies das Gebiet sein, das euch als Erbbesitz zufällt, das Land Kanaan in seiner ganzen Ausdehnung. Als Südseite soll euch gelten der Landstrich von der Steppe Zin an Edom entlang, und zwar soll euch als östlicher Ausgangspunkt eurer Südgrenze das Ende des Salzmeers gelten. Sodann soll sich eure Grenze südlich von der Skorpionenstiege herumziehen bis nach Zin hinüber und weiter, bis sie südlich von Kades Barnea endigt. Sodann laufe sie aus nach Hazar Adar und hinüber nach Azmon. Von Azmon aus wende sich die Grenze nach dem Bach Ägyptens hin, bis sie am Meere endigt. Und was die Westgrenze anlangt, so soll euch das große Meer als solche gelten, das sei eure Westgrenze. Und dies soll euch als Nordgrenze gelten, vom großen Meer an sollt ihr euch die Grenze ziehen bis zum Berge Hor, vom Berge Hor an sollt ihr die Grenze ziehen bis dahin, wo es nach Hamat hineingeht, und Endpunkt der Grenze soll Zedad sein. Sodann laufe die Grenze aus nach Sifron und weiter bis Hazar Enan als zu ihrem Endpunkte. Das sei eure Nordgrenze. Und als Ostgrenze sollt ihr euch festsetzen, von Hazar Enan nach Sepham. Von Sepham aber zieht sich die Grenze abwärts nach Haribla, östlich von Ayen, sodann ziehe sie sich abwärts und streife den Bergrücken östlich vom See Kinneret-Tehetetet. Weiter ziehe sich die Grenze hinab an den Jordan, bis sie am Salzmeer endigt. Das sollen ringsum die Grenzen eures Landes sein. Und Mose gab den Israeliten Anweisung und sprach, das ist das Land, welches ihr vermittels des Loses zum Besitz angewiesen erhalten sollt, welches Jahwe den 9,5 Stämmen zu geben befohlen hat. Denn die zum Stamme der Rubeniten gehörenden Familien und die zum Stamme der Gaditen gehörenden Familien und der halbe Stamm Manasse, die haben ihren Erbbesitz erhalten. Die 2,5 Stämme haben ihren Erbbesitz jenseits auf der Ostseite des Jordan gegenüber Jericho erhalten. Und Jahwe redete mit Mose also, dies sind die Namen der Männer, die euch das Land zuteilen sollen. Eliasar, der Priester, und Josua, der Sohn Nuns, ferner sollt ihr je einen Fürsten von jedem Stamme bei der Austeilung des Landes hinzuziehen. Und dies sind die Namen der Männer, vom Stamme Juda Kaleb, der Sohn Jephones, vom Stamme der Simeoniten Samuel, der Sohn Amihubs, vom Stamme Benjamin Elidab, der Sohn Kislons, als Fürst des Stammes der Daniten Buki, der Sohn Iglis, von den Söhnen Josefs. Als Fürst des Stammes der Manassiten Haniel, der Sohn Ephods, und als Fürst des Stammes der Ephraimiten Kemuel, der Sohn Siftans, als Fürst der Sebutoniten Elisaphan, der Sohn Panachs, als Fürst der Issachariten Paltiel, der Sohn Asans, als Fürst der Aseriten Ahihud, der Sohn Selomis, als Fürst der Naphtaliten Pedahel, der Sohn Amihuds. Das sind die, welchen Jahwe befahl, den Israeliten im Lande Kanaan ihr Erbe auszuteilen.